Ja, sie sind vor allem in erster Linie größer geworden, waren vorher so 18 bis 20 Zentimeter Displaydiagonale normal, sind es jetzt bis zu 30 und mehr Zentimeter geworden. Aber im Inneren gab es kaum Innovation. Zum Anfang diesen Jahres hat der Grafikkartenspezialist Nvidia dann den Ion-Chipsatz vorgestellt. Das ist eine Plattform, die die Netbooks zu Multimedia-Maschinen macht. Das heißt, sie können hochauflösendes Video wiedergeben. Und jetzt auf der Computex waren da die ersten Geräte zu sehen, die sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden können. Aber es geht noch stromsparender, bei fast genauso guter Medienunterstützung. Und die Chiphersteller zeigten jetzt die ersten Plattformen auf Basis von ARM-Prozessoren. ARM-Prozessoren oder auch ARM genannt, was sind das für Prozessoren? Was zeichnet sie aus? Das sind besonders hocheffiziente Prozessoren, die deutlich weniger Energie als normale bisherige Mobilprozessoren verbrauchen und die auch viel, viel weniger Abwärme erzeugen. Dadurch wird der Kühlaufwand in den Geräten deutlich kleiner. Diese Prozessoren werden von speziellen Schaltkreisen unterstützt. Das sind dann die sogenannten digitalen Signalprozessoren, DSP, die für Grafik-, Video- und Audioverarbeitung zuständig sind. Alles zusammen wird auf einen Chip gepackt und das nennt man dann System on Chip, kurz SoC. Und warum benutzt man diese Technik erst jetzt? Wurde sie jetzt gerade erst entwickelt? Nein, die ARM-Technologie oder die ARM-Prozessoren und auch die System on Chips sind schon deutlich älter und wir kennen sie, wenn auch nicht bewusst, aus Mobiltelefonen und den sogenannten Smartphones. Jetzt allerdings soll diese Plattform, da sie immer besser wird, auch in kleine Rechner eingesetzt werden. Möglich sein werden 1,5 GHz Taktfrequenz der Prozessoren und bald auch Doppelkern-ARM-Prozessoren. Und die Lösungen wurden jetzt hier gezeigt als Prototypen, so die Snapdragon-Plattform von Qualcomm und Tegra von Nvidia. Um das nochmal nachzufragen, sind denn diese ARM-Prozessoren, waren die vorher zu schwach, um sie als PC einzusetzen und hat sich das jetzt geändert? Genau, sie waren viel, viel, viel zu schwach. Sie hatten Taktfrequenzen zwischen 300 und 600 MHz, ganz, ganz schnelle Prozessoren, die waren dann aber sehr teuer. Die hatten dann 800 bis ganz knapp 1 GHz und das hat man jetzt verbessert. Die Herstellung wurde effizienter. Die Architekturen wurden immer enger zusammengefasst, dadurch wird es jetzt billiger und schneller und stromsparender. Und welche Geräte werden denn jetzt mit dieser neuen Plattform und diesem neuen Prozessor konkret auf den Markt kommen? Was zeichnet die Geräte aus? Es werden Geräte kommen, die sich irgendwo ansiedeln zwischen einem Smartphone, das heißt einem größeren Telefon und den Netbooks. Das ist ein sehr weites Feld und für die Klasse so um 10 bis 20 Zentimeter hat man auch schon einen neuen Namen gefunden, und zwar Smartbooks. In Taiwan jetzt als Prototypen wurden diese Geräte gezeigt. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie hochmobil sind. Sie haben WLAN integriert, sie haben die Nahfeldfunktechnik Bluetooth integriert, auch UMTS-Modems für die Internetverbindung über den Mobilfunk ist integriert und sie können Medien spielend einfach ohne große Prozessorbelastung wiedergeben, auch hochauflösende Videos wiedergeben, dann über ein Ausgang, zum Beispiel den HDMI auf dem Fernseher. Der größte Pluspunkt dieser neuen Geräteklasse wird die Laufzeit sein. Bis zu 24 Stunden wollen die Hersteller erreichen. Das heißt 8 bis 10 Stunden bei der Videowiedergabe, 24 Stunden nonstop Musikwiedergabe und teilweise noch längere Laufzeiten bei einfacher Büronutzung. Neue Netbooks und neue Smartbooks wurden auf der Computex in Taiwan gezeigt. Informationen von Jan Rehm. Dankeschön.